Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Leben eines intelligenten Aushilfsjedis, Folge 66. Dem ein oder anderen ist wahrscheinlich bekannt, dass ich blogge neben dem Podcasten und da habe ich vor kurzem bereits angefangen, jeden Samstag zu veröffentlichen. Das heißt auf Deutsch, es gibt zwar durchaus unter der Woche hier und da mal einen Post, aber quasi samstags ist immer ein sicherer Tag, an dem es kommt. Mal einen Tag vorher, mal einen Tag nachher, möglicherweise auch, je nachdem, wie es eben von den Veröffentlichungsmöglichkeiten und Modalitäten läuft. Je nachdem, ob da natürlich auch ein Feiertag ist, den man umgehen möchte, weil es irgendwie dann doch nicht passt. Oder je nachdem, ob man selbst einfach am Samstag komplett unterwegs ist oder bereits auch schon am Freitag komplett unterwegs ist. Das heißt, auf Deutsch, man veröffentlicht erst Sonntag. Egal, lange Rede, kurzer Sinn. Es läuft in der Zwischenzeit regelmäßig. Und dem einen oder anderen ist natürlich auch aufgefallen, dass dieser Podcast hier, genau das nicht tut. Also sprich, nicht regelmäßig kommt, nicht regelmäßig mit Folgen befüttert wird und dementsprechend in euren Podcatchern möglicherweise mal 5 Folgen auf einmal rauskommen, dafür dann aber auch ein halbes Jahr lang gar nichts. So wie jetzt nach Berlin. Zwischendrin gab es ja noch die Feedback-Folgen. Aber Fakt ist, da stellt sich mir jetzt die Frage, möchtet ihr da möglicherweise doch regelmäßigeren Content oder findet ihr es eigentlich besser, wenn ihr zugeschmissen werdet mit mehreren Folgen nacheinander und dafür dann halt längere Pausen? Oder wollt ihr natürlich die volle Bandbreite, sprich ganz viele Folgen andauernd? Dann muss ich mir was einfallen lassen, denn ja, da muss ich auch überhaupt was erzählen können. Entsprechend das jetzt mal heute als kleine Hausaufgabe. Wenn ihr dazu eine Meinung habt, gebt doch bitte im Blog unter diesem Beitrag einen Kommentar ab. Aushilfsjedi.wordpress.com ist zumindest noch die Adresse für den Podcast und das Blog. Oder lasst es mir als iTunes-Rezension da, informiert mich über den Weg, das lese ich auch. Oder schreibt mir eine Mail an aushilfscd@gmx.net. All das lese ich. Überall da bekomme ich mit, was ihr meint, wenn ihr mir es mitteilt. In diesem Sinne, so viel von heute, von mir. Tschüss.